hart nachgeladen. Schüsse aus dem schwarzen Wagen. Und du Fotze liegst im Straßengraben. Alles kommt zurück, life is life. Du bist gefickt, wenn der Haifisch beißt. Yeah, yeah, yeah. Ich hab nachgeladen. Schüsse aus dem schwarzen Wagen. Und du Fotze liegst im Straßengraben. Alles kommt zurück, life is life. Du bist gefickt, wenn der Haifisch beißt. Yeah, yeah, yeah. Klein, mach nur Eigenheim. Fick nicht mit dem weißen Hai. Hoffentlich erstickt dein fetter Vater an seinem Schweinefleisch. Erstickt an seinem Dosenbier. Der Jürgen Klopp in Birkenstock. Lustig, lustig, wenn ich ihm sein Maul mit meinem Gürtel stopf. Ich ficke dich, du Torch-Kopie. Rache ist mein Mordmotiv. Kay hat von Fernanda so einen überkrassen Korb gekriegt. Yeah, ich lass die Scheiße fressen. Lass deine Mutter meine Eiche lecken. Und dein Vater schwitzt an den Geheimratsecken. Willkommen im Haifischbecken. Ihr seid alle kleine Fische. Meine Sippe kommt und wir zersägen euch in Einzelstücke. Ja, ich bin noch immer asozial und primitiv. Auf Tilidin brech dir deine Knochen durch die Skinny Jeans. Ich hab nachgeladen. Schüsse aus dem schwarzen Wagen. Und du Fotze liegst im Straßengraben. Alles kommt zurück, life is life. Du bist gefickt, wenn der Haifisch beißt. Yeah, yeah, yeah. Ich hab nachgeladen. Schüsse aus dem schwarzen Wagen. Und du Fotze liegst im Straßengraben. Alles kommt zurück, life is life. Du bist gefickt, wenn der Haifisch beißt. Yeah, yeah, yeah. Berlin ist mein Hauptquartier. Du Schwuchte bist hier ausradiert. Du Drecksbulle bist außer dir. Bestell mich bloß nicht aufs Revier. Ich hab keinen Respekt vor niemand. Summen, die ich mache, sind so exorbitant. Alter, spiel hier nicht den Superheld, du Bruce Danell. Du kannst dich nicht mit mir auf eine Stufe stellen. Mein Grundstück ist noch größer als dein Fußballfeld. Ein Kanacke schafft es raus aus dem Block. Und schon stellen sie sein Haus auf den Kopf. Ich bin allen hier einen Schritt voraus. Hab gestern schon gewusst, was heute passiert. Aber nicht, dass diese Schwuchteln unsere Mucke boykottieren. Mann, ich bin nicht euer durchschnittlicher deutscher Mustermann. Leg dich mit mir an, dann landest du im Zeugenschutzprogramm. Ich hab nachgeladen. Schüsse aus dem schwarzen Wagen. Und du Fotze liegst im Straßengraben. Alles kommt zurück, life is life. Du bist gefickt, wenn der Haifisch beißt. Yeah, yeah, yeah. Ich hab nachgeladen. Schüsse aus dem schwarzen Wagen. Und du Fotze liegst im Straßengraben. Alles kommt zurück, life is life. Du bist gefickt, wenn der Haifisch beißt. Yeah, yeah, yeah.